Erster Jesus kam vom Berg herunter. Viele Menschen folgten ihm. Zweiter ein Mann mit Aussatz kam zu Jesus. Er kniete vor Jesus nieder. Er sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Dritter Jesus streckte seine Hand aus und berührte den Mann. Er sagte, ich will es. Sei rein. Sofort war der Mann gesund. Vierter Jesus sagte zu ihm, sag niemandem davon. Geh zum Priester. Bringe das Opfer, das Mose befohlen hat. Das ist ein Zeichen für die Leute. Fünfter Jesus kam nach Kapernaum. Ein Hauptmann kam zu ihm. Er bat Jesus und sagte, Sechster, Herr, mein Diener liegt zu Hause. Er ist gelähmt und hat große Schmerzen. Siebter Jesus sagte zu ihm, ich werde kommen und ihn heilen. Achter der Hauptmann antwortete, Herr, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Sag nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Neunter, ich bin ein Mann mit Befehlen. Aber ich habe auch Soldaten unter mir. Ich sage zu einem, geh, und er geht. Ich sage zu einem anderen, komm, und er kommt. Ich sage zu meinem Diener, mach das, und er macht es. Zehnter Jesus hörte das und war erstaunt. Er sagte zu den Leuten, die ihm folgten, ich sage euch, so einen starken Glauben habe ich in Israel noch nie gesehen. Elfter, ich sage euch, viele Menschen werden von überall herkommen. Sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich essen. Zwölfter aber die Menschen, die zum Reich gehören sollten, werden hinausgeworfen. Sie kommen in die Dunkelheit. Dort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Dreizehnter Jesus sagte zum Hauptmann, geh. Es soll geschehen, wie du geglaubt hast. In derselben Stunde wurde der Diener gesund. Vierzehnter Jesus kam in das Haus von Petrus. Er sah die Schwiegermutter von Petrus. Sie lag mit Fieber im Bett. Fünfzehnter Jesus berührte ihre Hand. Das Fieber ging weg. Sie stand auf und diente ihm. Sechzehnter am Abend brachten die Leute viele Besessene zu Jesus. Er sprach ein Wort und trieb die bösen Geister aus. Er heilte auch alle Kranken. Siebzehnter, so erfüllte sich, was der Prophet Jesaja gesagt hatte, er nahm unsere Schwächen und trug unsere Krankheiten. Achtzehnter Jesus sah viele Menschen um sich herum. Er sagte seinen Jüngern, sie sollen zum anderen Ufer fahren. Neunzehnter, ein Schriftgelehrter kam zu Jesus. Er sagte, Lehrer, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Zwanzigster Jesus sagte zu ihm, Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er schlafen kann. 21. Ein anderer Jünger sagte zu Jesus, Herr, lass mich zuerst gehen. Ich muss meinen Vater begraben. 22. Jesus sagte zu ihm, folge mir. Lass die Toten ihre Toten begraben. 23. Jesus stieg in ein Boot. Seine Jünger folgten ihm. 24. Plötzlich kam ein großer Sturm auf dem See. Die Wellen schlugen über das Boot. Aber Jesus schlief. 25. Die Jünger gingen zu ihm. Sie weckten ihn und sagten, Herr, hilf uns. Wir ertrinken. 26. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr Angst? Ihr habt wenig Glauben. Dann stand er auf. Er sprach zu den Winden und zum See. Es wurde ganz still und ruhig. 27. Die Leute waren erstaunt. Sie sagten, was für ein Mann ist das? Sogar der Wind und der See gehorchen ihm. 28. Jesus kam in das Land der Gadarener. Zwei Männer mit bösen Geistern kamen ihm entgegen. Sie kamen von den Gräbern. Die Männer waren sehr gefährlich. Niemand konnte auf diesem Weg vorbeigehen. 29. Sie schrien, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? 30. Weit weg von ihnen war eine große Herde Schweine. Sie fraßen auf einer Weide. 31. Die bösen Geister baten Jesus, wenn du uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde. 32. Jesus sagte zu ihnen, geht. Die bösen Geister fuhren aus den Männern. Sie gingen in die Schweine. Die ganze Herde rannte den Berg hinunter in den See. Alle Schweine starben im Wasser. 33. Die Hirten flohen. Sie gingen in die Stadt. Sie erzählten alles, auch was mit den besessenen Männern geschah. 34. Die ganze Stadt ging hinaus zu Jesus. Als sie ihn sahen, baten sie ihn, verlass unser Gebiet.